نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم السلام عليكم meine Lieben. Und zwar geht es jetzt weiter mit der Lektion 18, welcher auch der Juz 18 ist. Wir beginnen mit Surat al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Qad aflaha al-Mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, walladhina hum anil-lagwi mu'ridun. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen. Aflaha bedeutet, dass es einem wohl ergeht, dass man Erfolg hat. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen. Und in den folgenden Ayat werden wir lesen, welche Gläubigen das denn eigentlich sind, denen es wohl ergehen wird. Was sind denn deren Eigenschaften? Wie sind die Menschen, die Erfolg haben werden? Und wir sollten das natürlich mit der Absicht lesen, dass auch wir uns mit diesen Eigenschaften schmücken wollen, uns dementsprechend formen, wenn nötig umändern wollen, damit auch wir zu denen gehören können, denen es wohl ergehen wird. Das sind nämlich die, erstmal natürlich, die sind Gläubige. Und wie geht's dann weiter? Das sind diejenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Khushu' in ihrem Gebet haben. Khushu' ist sich beugen, demütig sein, Demut haben. Ja, und das ist ein innerer Zustand, der im Herzen vorhanden sein muss und der sich natürlich dann auch körperlich zeigen kann. Ja, aber nicht unbedingt, also eine künstliche, aufgesetzte, rein körperliche Demut, dass man sich so beugt und ein bisschen demütig tut, das ist nicht im geringsten damit gemeint, sondern hier ist ein innerer Zustand gemeint, der sich auch außen zeigen kann, aber der nicht von Äußerlichem allein definiert wird. Wenn man demütig ist, dann ist man bereit, seine eigenen Mängel einzusehen. Und das ist ein Zustand, wenn man nah ist an Allah. Wenn man seine Größe erkennt und seine eigene, die menschliche Geringwertigkeit erkennt. Wenn man bereit ist, seine eigenen Fehler einzusehen. Und das ist im Gebet, ist vor allem unter anderem nötig, um diese Khushu', um diese Demut zu erwerben, dass man langsam betet. Ja, nicht, es gibt natürlich einen Mittelweg, nicht zu langsam auch, was aber auch völlig in Ordnung wäre. Im Mindestens bedeutet langsam so, dass man jeder Bewegung und allem, was man da sagen sollte im Gebet, dass man diesem sein Recht gibt. Dass man nicht aus der einen Bewegung rauskommt, bevor man sie wirklich ganz ausgeführt hat. Und nicht aus dem Sajda, aus der Niederwerfung heraus, bis man wirklich gesagt hat und nicht nur einfach dahin gemurmelt hat, was man an Azkar, an Gedenken Allahs sagen soll. Und was sagen wir vor allem in der Niederwerfung? Wir sagen Subhana Rabbi al-A'la, Preis sei meinem Herrn, dem Allerhöchsten. Allah ist der Höchste und das sage ich, während ich in der niedrigsten Position bin, die einem Menschen möglich ist. Meinen Kopf, meine Stirn auf den Boden niedergeworfen vor Allah. Hier ist also der Gipfel der Demut. Ja, auch rein äußerlich gesehen. Ja, und das musste ich natürlich auch innerlich dann zeigen, ablegen. Ja, über Khushu' kann man wirklich sehr viel sprechen. Es gibt ganze Kapitel in Büchern, die über Khushu' reden. Was gegen Khushu' gehen würde, mal ganz grob gesagt, ist sich viel bewegen im Gebet, schnell beten, gähnen und nicht versuchen, das zu unterdrücken. Ja, all diese Dinge. Die würden gegen den Khushu' sprechen. Nein, die Gläubigen, und zwar die Gläubigen, denen es wohl ergehen wird, die erfolgreich sein werden, zu deren ersten Eigenschaften gehört es, dass sie, wenn sie beten, mit Demut beten, mit Ruhe beten, Allahs wirklich gedenken. Allahs wirklich gedenken. Ja, über die Munafiqin, über die Heuchler heißt es ja zum Beispiel, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sie gedenken Allahs nicht, außer ein wenig. Ja, also selbst wenn man im Gebet steht, nur wenig Allahs gedenkt, das würde auch der Demut, dem Khushu' widersprechen. Also auf unserer Liste, auf unserer Dinge zu tun Liste, muss ein Gebet, das mit Khushu' gebetet wird, das muss ganz, ganz weit oben stehen. Warum? Weil Falah, der Erfolg im Jenseits, der Erfolg bei Allah, der eigentliche Erfolg, das eigentliche Wohlergehen hängt von diesem ab. Was wird als erstes abgefragt oder Hisab? Was wird nach welcher Sache wird als erstes gefragt am Tag der Auferstehung? Das ist das Gebet. Ja, wenn wir sonst auch vieles tun, aber im Gebet kein Khushu' haben, im Gebet sogar nicht viel an Allah denken, dann sind wir im Risiko. Ja, deswegen sich selber hinterfragen. Bete ich eigentlich so, wie es sein sollte? Und wenn das nicht so ist, dann ein bisschen weiter fragen. Woran liegt das wohl? Was sind die Gründe? Wo kann ich etwas verbessern? Bete ich vielleicht immer zu spät, dass man sowieso nicht mehr viel Zeit hat und sich dann beeilen muss? Bete ich immer, wenn ich schon sehr, sehr erschöpft bin? Gebe ich vielen anderen Dingen Vorrang vor dem Gebet, dass ich erstmal alles andere erledige und dann am Ende, wenn ich eh kaum noch Zeit habe und erschöpft bin und müde bin, dass ich dann noch schnell das Gebet mache? Ja, dass man vielleicht hier und da dann ein paar Dinge ändert. Ja, wenn wir uns selber nicht hinterfragen, dann wird sich auch nicht wirklich was tun. Wir sind es, die uns selber erziehen müssen. Ja, und das ist eine der größten Eigenschaften der Gläubigen. Wie sind diese Gläubigen noch? Und diejenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden. Den Gläubigen wird es wohl ergehen, nämlich denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden. Al-Lahu. Lahu ist alles an Gerede, wir würden vielleicht auch ganz salopp Geschwätze sagen, was überhaupt keinen Nutzen hat. Nutzlos, sinnlos. Keine Konsequenz, es führt zu keiner Konsequenz. Es hat keine Bedeutung, es hat keinen Nutzen. Für den Gläubigen idealerweise hat alles einen Sinn. Und er weiß, er ist auf dieser Welt nur für eine kurze Zeit. Und er hat ein Anliegen zu verfolgen. Und deswegen alles, was reine Zeitverschwendung ist, reine Zeitverschwendung, also wirklich gar keinen Sinn, das tut ihm weh. Er kann das nicht genießen. Er kann das nicht ernst nehmen und ernsthaft darin Energie und Zeit und Mühe investieren, weil er weiß, das ist nur Zeitverschwendung. Das ist nur Spiel und Spaß und Zeitvertreib. Ja, das Wort in sich ist schon ein Widerspruch. Die Zeit muss nicht vertrieben werden. Sie geht ja sowieso schon von uns selber weg. Sie muss genutzt werden. Das heißt natürlich auch nicht, dass wir ein sehr künstliches Leben leben, in dem wir nicht mal mit einer Freundin mal sitzen können oder mit der Familie einfach Zeit verbringen können. Diese Dinge haben natürlich Nutzen. Diese Dinge haben einen Nutzen, weil man die Herzen aneinander bringt, man genießt die Wärme der Familie, man bindet sich auch noch fester an die, an die man hängt und die einem auch wichtig sind. Das hat alles Nutzen, jemanden auch eine gute Gesellschaft bieten, einfach für jemanden da sein. Das hat alles Nutzen, das ist alles völlig in Ordnung, kann auch belohnt werden, wenn es mit der richtigen Absicht getan wird. Hier wird wirklich von Dingen gesprochen, die absolut sinnlos sind. Die absolut sinnlos sind. Ja, und deswegen, was reine Zeitverschwendung ist, davon hält sich der Gläubige fern, die sich von unbedachter Rede abwenden. Und diejenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden. Und bei dieser Art der Lesung, im Arabischen heißt es, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, und diejenigen, die die Zakat wörtlich Tuende sind. Sie tun das, was Zakat bedeutet. So, das Wort Zakat bedeutet wörtlich reinigen oder Reinigung. Sie verrichten die Reinigung. So, wenn das jetzt auf den materiellen Besitz angewendet wird, dann ist das das, was wir alle schon, die meisten von uns kennen, das Wort, die jährliche Abgabe von einem bestimmten Maß an Besitz, welches verpflichtend ist für die Gläubigen, die in der Lage sind, das zu tun. Ja, und da gibt es bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Weil diese Sura aber noch nicht zu dem Zeitpunkt offenbart wurde, wo die Zahlung der Zakat schon verpflichtend war. Deswegen sagen die Ausleger, dass diese Aya kann auch bedeuten, und das wäre dann im wörtlichen Sinne des Wortes, diejenigen, die sich reinigen. Diejenigen, die so leben und so handeln und sich immer wieder so überprüfen, dass sie sich selber, ihr Herz, ihre Taten, ihr Handeln immer wieder reinigen. Ja, eine ähnliche Aya gibt es auch im letzten Juz, werden wir noch das lesen. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, wahrlich erfolgreich ist der, der sein Nafs, seine Seele, sein Ego, zakkaha, reinigt. Ja, also diese Bedeutung finden wir auch in anderen Stellen im Koran und somit können diese beiden Bedeutungen gemeint sein. Ja, schaut mal, wie wir auch, oder sollten wir auch auf unseren eigenen Körper achten, dass der schön gepflegt und reinlich gereinigt ist. Ja, es gibt sogar richtige professionelle Berufe für einzelne Körperteile, um diese zu pflegen und zu reinigen, Maniküre, Pediküre etc. Ja, und soll das denn nur für den Körper sein? Besteht der Mensch denn nicht auch aus einer Seele, aus einem Herzen? Und deswegen, der Gläubige ist derjenige, der in seinem gesamten Leben nicht nur auf seine körperliche Hygiene achtet, sondern auch, wo in meinem Benehmen, wo in meinem Handeln, wo in meinem Herzen, ja, verstecken sich Gefühle und Argwohn und Neid und Hass, wo in meiner Rede gibt es Dinge, die nicht dem Standard des Islams, dem Standard des guten Benehmens, dem Standard des größten Beispiels, das je gelebt hat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diesem Standard nicht entsprechen und wo muss ich etwas bereinigen. Und diese Formulierung, لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ, in Fa'ilun im Arabischen ist auch ein Istimrar, das bedeutet so viel wie, wenn das so formuliert wird, bedeutet das, jemand tut etwas immer wieder. Das ist also Teil ihres Lebens, dass sie das immer wieder und beständig tun, nämlich was? Sie reinigen sich selber. Und das sind die bei Allah Erfolgreichen, die sich selbst immer wieder hinterfragen, sich immer wieder überprüfen und die guten Taten nutzen, um sich von ihren schlechten Eigenschaften und schlechten Taten, Vergangenheit, sich davon zu lösen und zu reinigen. Und diejenigen, nächste Eigenschaft, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Ja, und über dieses Thema natürlich muss auch, haben wir in Surat An-Nisa schon angesprochen, bei vielen ist bestimmt der Bedarf, dass man darüber länger spricht, der Besitz der rechten Hand. Aber wie gesagt, hier ist leider nicht, wir würden dem Thema nicht gerecht werden, wenn wir das jetzt hier kurz nur ansprechen. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Ja, also in diesem Kontext, die Gläubigen, die nämlich erfolgreich sein werden, denen es wohl ergeht, das sind dann also auf jeden Fall die, die auf erlaubt und nicht erlaubt in allen Bereichen ihres Lebens, und hier geht es in einem sehr privaten Bereich, die Scham zu hüten, der Begierde eine Kontrolle zu verabreichen. Ja, also ihr Kriterium ist nicht nur allein ihr Genuss. Wo kann ich meine Begierden befriedigen? Wo kann ich Genuss finden? Das ist nicht ihr Kriterium, sondern ihr Kriterium ist, ist das erlaubt für mich? Ist das gut für mich? Ist das nicht erlaubt? Erzürne ich damit meinen Herrn? Und das ist das mindeste Kriterium. Darüber hinaus sollte natürlich auch daran gedacht werden, wenn etwas erlaubt ist, ist es nützlich? Bringt es vielleicht mehr Schaden als Nutzen? Muss ich das denn tun? Das sind natürlich auch Kriterien, alle, die bedacht werden müssen. Aber hier wird über die Gläubigen, die im Mindesten darauf achten, dass Genuss nicht die oberste Priorität ist, sondern Allahs Zufriedenheit. Das ist die oberste Priorität. Ja, und die Warnung wird hier also auch gegeben. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Warum? Weil sie damit nämlich ihr eigenes Wohlergehen der Gefahr aussetzen. Wie sind diese Gläubigen noch und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben? Das sind die, wenn man ihnen etwas anvertraut, und das sind nicht immer nur die Besitztümer, denen man jemand anvertraut, 10 Euro, 20 Euro oder mehr. Nein, anvertrautes Gut ist alles, was jemanden übergeben und anvertraut werden kann. Das kann eine Arbeit sein, das kann eine Verantwortung sein, das kann auch ein Geheimnis sein, das jemand euch anvertraut. Und damit vertrauenswürdig umzugehen, gehört zu den Basiseigenschaften eines Gläubigen. Sie achten ihre Verantwortungen. Bei Imam Ahmed wird ein Hadith überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. Das für den ist kein Iman, bei dem keine Amana ist. Ja, dem man nicht vertrauen kann, mit seinem Iman stimmt dementsprechend auch etwas nicht. Wala Dina, und derjenige hat ja keinen Din, also keine Religion, keine Religiosität, keinen Islam, so ungefähr, und kein Din, für den kein Vertrag ist. Ja, der keine Verträge einhält, das ist im Islam etwas richtig Verwerfliches, und davon muss sich, wenn man denn gläubig sein möchte, davon muss sich auf jeden Fall, muss man sich davor hüten. Ja, also, was für ein Bild wird jetzt hier noch gezeichnet? Gläubige, denen es wohl ergeht, das sind die, die das Recht Allahs geben. Sie geben das Recht der Menschen. Sie achten auf Reinlichkeit des Körpers und der Seele, des Herzens, tun alles, wie es das Beste sein soll. Und das sind vertrauenswürdige Menschen, verantwortliche Menschen. Sie achten auf die Konsequenzen ihrer Taten. Sie tun und handeln nicht einfach nur, sondern überlegen, wie wird das sein, wenn ich dann vor Allah stehe? Ja, also ein sehr schönes Bild. Ich glaube, jeder von uns möchte gern solche Menschen im Freundeskreis haben, in der Familie haben. Und diejenigen, die auf ihre anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben, und denjenigen, die ihre Gebete einhalten. Yuhafidun heißt bewahren, auf etwas Acht geben, etwas beschützen, die ihre Gebete einhalten, bewahren. Und das ist, wird ausgelegt, dass sie die Zeiten des Gebetes einhalten, dass sie die einzelnen Teile des Gebetes bewahren vor Verlust, vor Mängeln, vor nicht ausgerichtet werden, nicht richtig etabliert zu werden. Ja, die also das Gebet, am Anfang stand bei den Eigenschaften der Gläubigen, dass sie das Gebet mit Khushu beten, und jetzt steht es also wieder am Anfang und am Ende im Leben des Gläubigen, ist das Gebet ist wirklich wie der rote Faden. Das gibt's gar nicht, dass das Gebet im Leben des Gläubigen keine Rolle spielt oder eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist die erste und oberste Priorität des Lebens, das Gebet für den Gläubigen. Ja, und wo, wenn wir uns nochmal in diesem Spiegelbild betrachten, wo sind unsere Gebete in der Routine? Ja, es gibt natürlich mal Ausnahmezustände, man ist krank auf der Reise und dafür gibt es dann auch Erleichterungen. Aber in der normalen Routine verspäten wir absichtlich unsere Gebete, beten wir auf eine Weise, als ob wir eine Last loswerden wollen, beten wir schwerfällig, gedenken wir Allahs nur wenig in den Gebeten. Ja, weil Wohlergehen im Jenseits, nochmal, wird denen hier versprochen, die diese Eigenschaften haben. In anderen Stellen des Koran, wir werden darüber auch noch lesen, haben auch schon darüber gelesen, in Surat al-Furqan wird das noch vorkommen und an vielen anderen Stellen im Koran, werden auch andere Eigenschaften der Gläubigen erwähnt. Das heißt, hier ist keine ausschließliche Liste, sondern eine von vielen Eigenschaften, aber sicherlich auch die Basiseigenschaften, auf die andere dann aufbauen können. Wir lesen zum Beispiel auch in Hadithen, viele Hadithe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, in denen er auch einzelne Eigenschaften der Gläubigen erwähnt. Bei der Hajjatul Wida, der letzten, oder der Hajj des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er zum letzten Mal zu einer großen Gemeinschaft von Gläubigen, weil dort fast alle oder viele versammelt waren, gesprochen hat, da sagte er zum Beispiel, das wird überliefert bei Tabarani unter anderem, Ala ukhbirukum bil mu'min, soll ich euch nicht berichten, was ein Gläubiger ist, wer der Gläubige ist? Man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim, das ist nämlich der, vor dem die Menschen sicher sind, was ihre Besitztümer und ihre selbst, ihr Leben angeht. Ja, vor dem die Menschen nichts befürchten. Die wissen, bei dem sind unsere Besitztümer und unser Leben, ja, und somit auch deren Ehre, weil alles, was zum Leben gehört, vor dem ist das sicher. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Al-Muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi, und der Muslim ist ja derjenige, vor dem die Menschen von seiner Zunge und seiner Hand sicher sind. Wal-Mujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allah, wal-Mujahidu man, und der Mujahid, der sich auf Allahs Weg abmüht, ist nämlich derjenige, der sich bemüht mit seiner selbst in Gehorsam Allahs, sich im Gehorsam Allahs abmüht. Wal-Muhajiru, dann sagte der Gesandte Allahs, und derjenige, der auswandert, Al-Muhajir, derjenige, der verlässt, ist derjenige, man hajara al-Khataya wa-Dhunub, ist nämlich der, der die Sünden und Fehler, Khataya heißt Fehler, Sünde, Sündhaftigkeiten, wa-Dhunub, und auch wird auch als Sünden übersetzt, wer die Sünden verlässt. Ja, und erkennt, dass sie schlecht sind und nichts mehr damit zu tun haben will. Ja, Hajara bedeutet wirklich, sich auch nicht mehr danach dann sehnen, ach, würde ich doch diese alten Zeiten, wo ich das und das gesündigt habe. Nein, der erkannt hat, dass das verwerflich und schlecht ist und das wirklich verlässt. Genauso heißt es in einem anderen Hadith, einer Aussage des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, Al-Mu'minuna hayyinuna layyinuna, die Gläubigen sind ja, das heißt so ähnlich wie leicht und mild. Ja, die sind weich, die sind angenehm. Und dann heißt es im Hadith, das ist eine ähnliche Überlieferung, wird bei Bayhaqi überliefert. Die Gläubigen sind leicht und mild, wie das Kamel. Wenn du es führst, lässt es sich führen. Und wenn du es hinsetzt, lässt es sich zum Sitzen bringen. Ja, und damit ist nicht gemeint, dass man scheu ist und keine Kraft und kein Rückgrat hat. Damit ist gemeint, dass man unkompliziert ist. Ja, so wie auch, wie manchmal über Menschen sagen, oh, mashallah, der ist unkompliziert. Ja, also, dass man aus seiner eigenen Person keine künstlichen Probleme schafft, sich selber immer wieder zum Problem macht. Mir hat man das gesagt, mich hat man nicht so behandelt. Warum hat man mich so und so angeguckt? Ja, dass man sich selber nicht zum Problem macht, sondern eine umgängliche, unkomplizierte Erscheinung und Person ist. So werden hier die Gläubigen beschrieben, die keine Probleme kreieren, keinen Komplex haben und aus jeder kleinen Sache eine Riesenangelegenheit machen müssen. Ja, warum? Weil sie auch, die Gläubigen, an den Larwi Mu'ridun, sie halten sich ja fern von unnützen Dingen und sie wissen, dass diese Kleinigkeiten, dafür haben wir keine Zeit. Ja, das Leben muss weitergehen und wir möchten das Leben nutzen, wir möchten uns nicht ablenken lassen von Dingen, die uns nur von Allah entfernen, die nur mit unserer eigenen Person zu tun haben, die keiner größeren Sache dienen. Ja, wer jetzt Recht hat und wer nicht, wenn uns das nicht weiterbringt, dann lassen wir die Sache einfach so ruhen. Ja, das wäre natürlich das Ideal, auch wenn wir das leider nicht immer schaffen, aber das ist in jedem Fall das Ideal. Dann heißt es auch bei Imam Ahmed, wird überliefert, Al-Mu'minu man ya'lafu wa yu'lafu. Der Gläubige ist ja der, der liebt und auch geliebt wird. Der liebt und auch geliebt wird. Wa la khayra fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Und es ist ja kein Khayr, da ist ja kein Gutes, kein Wohl in dem, der nicht liebt und nicht geliebt wird. Wa khayrun nasi anfa'uhum linnas. Und der Beste der Menschen ist ja der Nützlichste für die Menschen. Was für ein schönes Bild einer Persönlichkeit. Ja, dass man auch liebevoll ist. Ja, also das ist kein Grund, stolz zu sein, wenn man sagt, meine ganze Familie ist gegen mich. Das ist traurig. Und wenn das wirklich so ist, dass eine ganze Familie so ungerecht ist, dass die Liebe von jemandem einfach so Ade sagen können, dann ist das sehr traurig. Aber kein Grund, stolz zu sein oder auch sich dessen zu rühmen. Nein, das ist schade, das ist traurig. Allah möge uns so machen, dass man uns liebt, dass man gute Eigenschaften an uns erkennt und möge uns auch so ein weiches Herz geben, dass wir auch Liebe schenken können, Verwandten, Kindern, Freunden, Geschwistern in der Religion und darüber hinaus auch den Menschen, weil nur wer auch Gutes für die Menschen will, kann dann auch zu Allahs Religion einladen und dieser Aufgabe Allahs gerecht sein. Und der Beste der Menschen ist ja der Nützlichste für die Menschen. Ja, bei Tabarani und bei Ahmed wird es überliefert. Der erste Teil vom Hadith wird bei Ahmed überliefert und ab dem Teil wa khayrun nasi und der Beste der Menschen ist der Nützlichste von den Menschen. Dieser Teil wird dann bei Tabarani überliefert. Ja, also die Nutzen und nicht Probleme kreieren, wenn man ihn sieht, dann erfreut man sich. Ja, und was man auch tut, man tut es für Allah, nicht für sich selber. Ja, weil was möchte man von den Menschen? Stellt euch vor, man gibt den Menschen Nutzen und eigentlich hat man dabei vor, von ihnen gemocht und geliebt zu werden. Nur das, nicht weil man dadurch ein Mensch wird, der Allah mehr gefällt, der ein gläubigerer Mensch ist bei Allah. Nein, sondern es reicht einem, das eigene Lob aus dem Mund des Nächsten zu hören. Das wäre ein sehr niederes Ziel. Das soll dem Gläubigen nicht reichen. Der Gläubige möchte höher hinaus. Er möchte sich bei Allah geliebt wissen. Und dafür formt er sich so, wie es Allah möchte, wie Allah es beschreibt, durch die Zunge seines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und durch sein eigenes Wort im Koran. Ja, die Menschen sind selber Bedürftige. Was können sie uns schon geben? Die Menschen sind selber bedürftig. Selbst wenn sie uns loben, dann was kann das dieses Lob schon für uns tun? Und wenn jemand so agiert, auf diesem niedrigen Niveau, ja, die Menschen, nur die Menschen sollen mit mir zufrieden sein und nicht darüber hinaus, dann wird er auch auf einem sehr niedrigen Niveau verbleiben. Und es wird immer so sein, dass wenn er dann Lob bekommt, dann handelt er, dann ist er gut. Und sobald ihm einer dann querkommt, sagt er, nee, jetzt mache ich nicht mehr mit. Ja, das war mir zu viel, ich wurde nicht gewürdigt und jetzt lasse ich das, auch wenn ich weiß, diese Arbeit ist eine gute, aber man hat mich nicht gewürdigt, deswegen mache ich sie nicht mehr. Und wem schadet man damit? Nur sich selber, weil man die Gelegenheit, Gutes zu tun, sich aus den Händen entgleiten lässt. Ja, so einer, wie im Koran heißt, khasira dunya wal akhira, dieser hat wirklich das Diesseits und das Jenseits verloren. Ja, weil er Allah am Rande angebetet hat. Ja, und es war immer die Gefahr, dass er hinfällt und sobald ihm einer dann nicht genug Lob gibt, sobald ihm einmal nicht signalisiert, dass ja, wir wissen, du hast Gutes getan, dann fällt er ganz schnell wieder hin. Allah möge uns bewahren. Dann heißt es in einem Hadith bei Tabarani, wird das überliefert, لا نعلم شيئا خيرا من مئة مثله إلا الرجل المؤمن, dass wir kennen ja nichts, was besser wäre als 100 Mal wie diese Sache, als ein gläubiger Mann und natürlich auch gläubige Frau. Ja, also ein gläubiger Mensch ist voll mit so viel Gutem wie 100 andere Sachen. So ungefähr können wir das verstehen. Ja, und nochmal, wo stehen wir in diesem Spiegelbild? Sind wir eher die, die 100-mal so gut sind wie andere? Oder sind wir eher die, in denen 100 Übel versammelt in einer Person zu finden sind? Ja, und wenn wir die ganze Gesellschaft als Spiegelbild mal nehmen, ganz grob gesehen, dass die Orte, sogar Moscheen sind leider nicht mehr davon bewahrt, wo Beleidigungen ausgetauscht werden, wo Streitereien ausgetauscht werden, wo Gutes nicht gemacht werden kann, weil es an den Menschen, an der Bereitschaft der Menschen einfach scheitert, zusammenarbeiten zu können, auch wenn man verschiedene Meinungen hat, sich ein Minimum an Respekt geben zu können, da ist gewiss, da mangelt es gewiss an vielen Eigenschaften, über die wir gerade gelesen haben. Und wir sind alle mit Teil des Problems. Keiner maßt sich von uns an, die Lösung des Problems sein zu wollen oder sich anzumaßen, es zu sein. Nein, wir sind mit Teil des Problems und die Veränderung beginnt sicherlich in uns selber. Was wird also diesen Gläubigen dann, die mit diesen wunderbaren Eigenschaften nun beschrieben wurden, was verspricht Allah ihnen? Das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Ja, und im Paradies gibt es natürlich auch verschiedene Stufen. So heißt es zum Beispiel in einer Überlieferung bei Ahmed, dass Al-Firdaus, das wird nochmal im Koran auch erwähnt werden, ein Firdaus ist ein Ort im Paradies. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass das Paradies hat 100 Stufen. Was zwischen einer und der nächsten Stufe ist, ist so viel wie zwischen Himmel und Erde. Und Al-Firdaus ist ihre höchste Stufe vom Paradies. Und von dort entspringen die Flüsse des Paradieses. Und über ihr, über Al-Firdaus, ist der Thron Allahs. Also wenn ihr bittet, wenn ihr Allah bittet um das Paradies, fas'alu al-Firdausa, dann bittet Allah um Al-Firdaus. Wir bitten Allah um Al-Firdaus. Wir bitten, dass wir zu denen gehören, die so sind, dass Allah sie mit seiner Barmherzigkeit belohnt und ihnen einen Wohnort, eine Rückkehr zu diesem Paradiesgarten ermöglicht. Und warum gelangen diese dann so hoch? Natürlich durch die Barmherzigkeit Allahs, aber nichtsdestotrotz, Allah erwähnt ja hier Eigenschaften von denen es so ergehen wird. Und sie gelangen so hoch, weil sie auch im Diesseits schon sich über die Dinge kümmerten, sich um die Dinge kümmerten, sich so erhoben über alles andere, was unnütz, laru, sinnlos und klein und nieder war, von den hohlen Dingen sich so emporhoben und ihre selbst immer wieder reinigten, sich selbst nicht zum Problem machten, sich selbst auch nicht zum Stolperstein machten, nach mehr zu streben, noch höher hinaus zu wollen, nicht nur für sich selbst lebten, sondern nach höheren Idealen strebten, die das Wichtigste im Leben bewahrten und achteten, das Gebet, die Verbindung mit Allah, die aufrichtig waren, sich von jedem Schirk befreiten, auch der eigene Schirk manchmal, dass man seine eigene Person so hoch setzt, wie es eigentlich nur Allah gebührt, dass man ihn so hoch setzt, die auch diesen eigenen Götzen also zerbrachen, ja, mir darf keiner was sagen, ich bin nicht kritisierbar, ja, also die darüber hinaus sich erhoben, diese werden dorthin gelangen. Und dort wird es wie sein, la yabruna anha hiwala, wie es in Surat al-Kahf schon gehießen hat, sie werden von dort nicht weg wollen. Das Paradies wird auch beschrieben, dass man dort kein Lariya hört. Dort gibt es keine unnütze Rede. Ja, und wer kommt dorthin, der auch hier sich schon von der unnützen, sinnlosen Zeitverschwendung, von den hohlen Dingen, von den niederen Dingen, sich versucht hat, und Allah sieht die Bemühung, sich von diesen Dingen abzuwenden und fernzuhalten. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, die das Paradies erben werden, ewig werden sie darin bleiben. Wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Hierauf werdet ihr gewiss nach all diesem sterben. Hierauf werdet ihr gewiss am Tag der Auferstehung auferweckt werden. Allahu Akbar. Also unsere Zeit, die wir jetzt gerade hier verbringen, die ist nur eine ganz kleine und kurze Episode unseres Daseins. Davor waren wir nichts. Allah hat uns aus nichts erschaffen. Er hat einen Samentropfen erschaffen und den umgeformt und den wieder umgeformt. Dann Knochen daraus gemacht, aus einem Klumpen Knochen gebildet und dann diese Knochen mit Fleisch bezogen oder bekleidet. Und dann sind wir auf eine kurze Frist, für eine kurze Zeit auf die Erde geschickt worden. Und wir haben einen Sinn, ein Anliegen. Wir haben keine Zeit, uns mit Sinnlosigkeiten, mit Kleinigkeiten in unserer kleinen eigenen Person gefangen zu bleiben. Dafür haben wir nicht die Zeit. Warum? Weil ihr werdet gewiss nach all diesem sterben. Und wir werden alle zu Allah zurückkehren. Und wir werden nicht einfach nur so zurückkehren, sondern was wird passieren? Ihr werdet gewiss am Tag der Auferstehung auferweckt werden. Und das wird auch nicht sinnlos sein, sondern ihr werdet befragt werden. Und ihr werdet dann entsprechend entlohnt werden. Und all das kommt noch auf uns zu. Und all das ist schon mit uns passiert, dass wir mal ein Nichts waren. Dass wir mal ein formloses, lebloses Stück Fleisch gewesen sind. Ein Klumpen, dem wir keine Wichtigkeit beimessen würden. Und dann sind wir für kurze Zeit, wurde uns Verstand und freier Wille gegeben und wir wollen uns vor Allah hochmütig verhalten. Wir wollen vor Allah und seinem Willen rebellieren. Und wir schufen ja über euch 7 Lagen und wir sind der Schöpfung nicht unachtsam. Und wir lassen vom Himmel Wasser in bestimmtem Maß herabkommen und lassen es sich dann in der Erde aufhalten. Und wir haben fürwahr die Macht, es wieder wegzunehmen. Ja, und Allah, der das Wasser wegnehmen kann, und wir wissen von den Orten oder von den Zeiten in der Geschichte, in dem es in einem Land wenig Regen oder gar keinen Regen gab, was dann für Hungerzeiten ausbrechen. Und wie diese Hungerzeiten dann den ganzen Hochmut des Menschen zerbrechen können und die Hilflosigkeit des Menschen hervorrufen können und ihn wieder erinnern können, dass so hilflos wie du jetzt bist, warst du auch schon mal und wirst du auch wieder sein. Warum erlaubst du dir, vor Allahs Willen zu rebellieren? Dann lassen wir euch dadurch Gärten mit Palmen und Rebstöcken entstehen, in denen ihr vielerlei Früchte habt und von denen ihr esst. Und einen Baum, der aus dem Berg Sinai herauskommt, der Öl hervorbringt und auch Tunke für diejenigen, die essen. Der Olivenbaum ist damit gemeint und das Öl, das daraus gewonnen wird, der auch als, ja, dass man daraus da rein Brot tunken kann, das ist also ein Nahrungsmittel für viele Menschen auf dieser Welt. Und auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern ist, zu trinken. An ihnen habt ihr vielerlei Nutzen und davon esst ihr. Und auf ihnen und auf den Schiffen werdet ihr getragen. Also all das hat Allah für uns erschaffen. All das hat Allah für uns ermöglicht. Und Allah möchte nur, dass wir dankbare Diener sind. Und dafür werden wir dann noch belohnt. Wo ist da Raum, sich Allah gegenüber undankbar aufzuführen?